Bitch, ich mach Rap-Money. 40k für nen Live-Gig, Brillis für die Side-Checks. Bitch, ich mach Rap-Money. Büffel, Leder, Sport, sitze, erster deutscher Rapper auf der Forbes-Liste. Bitch, ich mach Rap-Money. 40k für nen Live-Gig, Brillis für die Side-Checks. Bitch, ich mach Rap-Money. Was Vertrauen oder Liebe, für mich zählt nur meine Counting-Machine. Bitch, ich mach Rap-Money. Schreib Verse im Ferien-Bungalow und fall sie aus wie Pascha an der Gun den Serien. Und man klaut, der Boss macht schneller die Dollars als Rockefeller. Übertreiber Zeilen von damals sind heute authentische Storyteller. Offizieller Gipfeltreff der Besten der Rap-Lyrik. Haben nur Lächeln für die heftige Wackness vom Rest übrig. Ich mach Rap-Money wie Young Money, Cash Money, weil die Lines auf den CDs ballern wie Pep-Junkies. Als ich noch nicht am Start war vor paar Jahren, da lief es noch seltsam. Der letzte Winter war kalt, doch da hielt mich der Pelzfarm. Erinner mich an damals, als die Briefe noch Geld waren. Heute ist deutscher Rap für mich ein riesiger Geldhahn. Jede Nacht heb ich ab von einem anderen Airport. Im besten Fall bringt dich dein Tank bis nach Herford. Du kennst mich, SC, der Kenneck mit der Attitude. Rap Money, was würdest du an meiner Stelle tun? Bitch, ich mach Rap Money. 40k für nen Live-Gig, Brillis für die Side-Checks. Bitch, ich mach Rap Money. Büffel, Leder, Sport, sitze, erster deutscher Rapper auf der Forbes-Liste. Bitch, ich mach Rap Money. 40k für nen Live-Gig, Brillis für die Side-Checks. Bitch, ich mach Rap Money. Was Vertrauen oder Liebe, für mich zählt nur meine Counting-Machine. Bitch, ich mach Rap-Money. Jetzt werfen verknallte Groupies G-Strings, doch die werden abgehalten, so wie Alpha-Music-Meetings. Gibt dich Baller durch dein Hirn, bis der Asphalt ganz blut verschmiert ist. Denn so ein Shit hilft mir, dem Alltag zu entfliehen. Bitch, ihr seid von Selbstzweifeln hart getroffen. Ich nicht, denn im Hotel einfach abends nochmal schnell ein paar Parts zu droppen. Fällt leicht wie Arjen Robben. Ich pack Geld, eine Fahre shoppen. Hol aus Schaufenstern Klunker, schieß per Kalasch in die Luft und hol paar Cloud-Rapper runter. Damals sagte jeder, die Prollschiene ist wack. Doch heute leb ich, als hätte ich ne Goldmine entdeckt. Nie wieder Tage zählen, wie lang man mit Brot auskommt. Nie wieder Dealen auf der Wiese vor der Hochhausfront. Nimm die Knarre und eröffne das Feuer auf deine Klick. Will ein Flugzeug kaufen, wo mein Steuerberater nickt. Feste Bindung halten bei mir zwischen 2 und 5 Werktagen. Rap Money, ich will meine Scheine zu nem Berg stapeln. Ich mach Rap Money. 40k für ne Live-Gig, Brillis für die Side-Chicks. Bitch, ich mach Rap Money. Büffel, Leder, Sport, sitze, erster deutscher Rapper auf der Forbes-Liste. Bitch, ich mach Rap Money. 40k für nen Live-Gig, Brillis für die Side-Checks. Bitch, ich mach Rap Money. Was Vertrauen oder Liebe, für mich zählt nur meine Counting-Machine.